vergehen. Ich kann's kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Du, ich frag mich manchmal, was machst du ohne mich? Die Sehnsucht ist unendlich, doch du weißt, ich warte auf dir.